Deutschlandradio Kultur. Lesart. Die Lesart heute mit Neuerscheinungen, in deren Fokus vor allem starke, bemerkenswerte Frauen stehen. Gleich mehrere von ihnen finden sich in einem neuen Buch um eine Affäre im vorrevolutionären Frankreich. Eine Affäre, die einen Prozess nach sich zog, der wiederum Geschichte schreiben sollte. Hier vorgestellt und zwar kurz und kritisch. Er sollte das Vorspiel zur Revolution werden, wie Goethe schrieb. Ein spektakulärer Prozess gegen den französischen Hof im Jahre 1785. 4 Jahre also vor Beginn der französischen Revolution. Im Mittelpunkt ein sündhaft teures Diamantenkollier. Drumherum keine geringeren Protagonisten als die französische Königin Marie Antoinette und ihr Gatte König Ludwig XVI. In weiteren Rollen ein feister, vergnügungssüchtiger, hochrangiger Kirchenfürst und eine verarmte Adelige, rachsüchtig und auf der Suche nach Anerkennung und Reichtum. Anhand eines handfesten, historisch verbrieften Betrugs um das teure Schmuckstück zeigt die italienische Schriftstellerin und Historikerin Benedetta Craveri in ihrem Büchlein auf, wie Intrigen und Verleumdungen das Leben am Hof bestimmten, wie Habgier und Machthunger die Menschen dort zu amoralischem Handeln bewegten. Schnell machte sich im Volk das Gerücht breit, ein angesehener Kardinal sei wegen einer obskuren Geschichte um ein unbezahltes Diamantenhalsband in die Bastille gesperrt worden. Und das Beste? In dieser Affäre verstrickt sei vor allem die Königin, die bei ihren Untertanen ach so unbeliebte Marie Antoinette. Volk und Würdenträger hielten die Verhaftung des Kardinals für übereilt und willkürlich. Dies sei ein schockierendes Beispiel für den Machtmissbrauch von Seiten der Krone. Die antimonarchische Stimmung in Frankreich wurde durch diesen Skandal einmal mehr angefeuert. Benedetta Craveris kleines, aber feines Büchlein liest sich wie ein Artikel in einem Promi-Blättchen. Im Kopfkino läuft ein spannender, süffiger Ausstattungsfilm. Die Lektüre um so viel Missgunst und Intrige, Schauspielkunst und Lüge bereitet großes Vergnügen. Allseits bekannt ist die Verschwendungssucht des Adels am Hofe. Hier aber geht es letztlich vor allem um den Kampf zwischen Aristokratie und Fragen der Gesetzbarkeit. Welche Rolle spielte die Krone vor Gericht, wenn es ihr selbst an den Kragen ging im vorrevolutionären Frankreich? Wie versuchte sie, in das Justizgeschehen einzuwirken? Es war ein Prozess von großer Bedeutung. In ganz Europa verfolgte man die Neuigkeiten am französischen Hofe. Die Tragweite des Vorfalls entging den Zeitgenossen keineswegs und löste bei den einen Bestürzung, bei den anderen Jubel aus. Niemals zuvor gab es so viele öffentliche Berichte und ein so großes Interesse daran wie damals. Zu Recht, denn der Tag der Urteilsverkündung, der 6. Mai 1786, war der Tag, an dem die französische Monarchie für viele Menschen gänzlich ihr Ansehen verlor. Nur 6 Jahre später sollte Marie Antoinette, einige Monate nach ihrem Gemahl, enthauptet werden. Benedetta Craveri, Marie Antoinette und die Halsbandaffäre, aus dem Italienischen von Anna Leube, erschienen im Berenberg Verlag, 96 Seiten, 20 €.